Einheit 3. Städte, Länder, Sprachen. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Der Eiffelturm in Paris? Ja, der Eiffelturm in Paris. Der Kreml in Moskau? Ja, richtig. Der Kreml in Moskau. Ach, der Prater in Wien. Ach ja, der Prater in Wien. Das Brandenburger Tor? Ja, das Brandenburger Tor in Berlin. Italienisch in Italien? Ja, Italienisch in Italien. Englisch in den USA? Ja, richtig. Englisch in den USA. Chinesisch in Singapur? Ja, Chinesisch in Singapur.